es ist nicht einfach, eins Kind zu sein. Doch wenn's Probleme gibt, bin ich trotzdem nie allein. Nur weil ich zu Deutschland stehe, bin ich verhasst bei diesem Dreck, dem das nicht passt. Man wird beleidigt, ganz egal wo man ist. Worte wie Nazi-Schwein, dreckiger Faschist. Doch ich gehe niemals vor euch auf die Knie. Denn eines kann ich euch sagen, aufgeben werde ich nie. Skinheads, gebt niemals auf. Skinheads, steht für dein Land. Skinheads, gegen Lügen und Intrigen. Skinheads, lass dich niemals unterkriegen. Deutsche Jugend vereinte Macht, Zusammenhalt gibt uns die Kraft für ein großes deutsches Land. Benutz jetzt deinen Verstand. Leg deine Fahne niemals nieder. Zeig ihnen, wer du bist. Sing weiter deutsche Lieder und bleib Nationalist. Skinheads, gib niemals auf. Skinheads, steh für dein Land. Skinheads, gegen Lügen und Intrigen. Skinheads, lass dich niemals unterkriegen. Ich weiß, es kommt der Tag, an dem die Ketten zerspringen. Dann wird auch das letzte Pack aus diesem Land verschwinden. Dann gibt's in Deutschland wieder Gutes zu sehen. Und unsere Kinder können wieder auf die Straße gehen. Skinheads, gib niemals auf. Skinheads, steh für dein Land. Skinheads, gegen Lügen und Intrigen. Skinheads, lass dich niemals unterkriegen. Skinheads, gib niemals auf. Gib niemals auf, gib niemals auf. Skinheads, steh für dein Land. Skinheads, steh für dein Land. Skinheads, gegen Lügen und Intrigen. Gegen Lügen und Intrigen. Skinheads, lass niemals unterkriegen. Unterkriegen.